Ein Aushilfs-Jedi mit einer Kurzwelle. Was kann da schon schief gehen? Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für das viele Feedback zur letzten Folge. Ja, richtig, die Technik war kacke. Das war tatsächlich aufgenommen an einem statischen Mikrofon, an einem Computer angeschlossen. Und das hatte ich für ganz andere Zwecke benutzt gehabt. Und dementsprechend klang das in dem Fall dann für die Podcast-Aufnahme einfach nicht mehr gut. Daher vielen, vielen Dank für das Feedback. Ich habe noch überlegt, ob ich die Folge tatsächlich nochmal aufnehmen soll. Aber ja, so spannend war das, was ich da erzählt habe, jetzt auch nicht, dass man das so wichtig nehmen musste und es nochmal aufnehmen. Aber wie gesagt, vielen Dank. Da kam tatsächlich einiges an Feedback. Da kamen mehrere Hinweise, dass das halt tatsächlich gruselig klang. Richtig. Ja, tatsächlich ist es ja so, also ich nehme heute wieder mit dem Zoom H1 auf, das wir ja auch bei Die Elite benutzen. Die Elite-Folgen finden ja in der Regel in der Zwischenzeit entweder unterwegs statt oder eben die letzte Elite-Folge, die wir mit Gast aufgenommen haben, beim Zeilenende in der WG am Küchentisch beziehungsweise an seinem Schreibtisch, normalerweise, wenn es halt Winter ist, statt. Und da nehmen wir dann wirklich auch mit diesem Zoom H1 auf und das funktioniert eigentlich relativ gut. Dementsprechend nehmen wir das jetzt einfach auch für diese Folge heute mal hier. Also ich nehme es für diese Folge hier. Ja, altes, gutes, bewährtes Gerät. Wir haben auch die letzte Folge mit unserem neuen Gerät schon mit mikrofoniert. Da muss ich noch reinhören, wie das klingt und ob man da im Zweifel bessere Qualität hinbekommt und wie man das halt auch nochmal im Notfall nachjustieren sollte. Vielleicht kann man da auch tatsächlich noch zwei schöne XLR-Mikrofone ranhängen, damit es besser klingt. So, aber genug von technischem Mambo-Jumbo. Jo, was kann ich denn heute noch erzählen? Das Zeilen und ich haben uns ja kennengelernt über ein Blog-Projekt und haben dann gepodcastet über eben genau das Thema Bewerben. Und im Zuge von Bewerbungen hatte ich dann auch Vorstellungsgespräche. Die Folge haben wir auch aufgenommen, allerdings nie veröffentlicht. Also wir haben tatsächlich schon von Anfang an immer mal Folgen aufgenommen, die wir nicht veröffentlichen. Ja, und über Vorstellungsgespräche kann man natürlich viel, viel Spannendes erzählen, denn da passiert so viel Unfug. Und zwar ein schönes Beispiel war ein Vorstellungsgespräch, das ich bei einem, ja sagen wir mal Startup, die Firma gab es zwar schon 15 Jahre, aber sie sind irgendwie über den Startup-Status nie so richtig hinausgekommen. Als ich zum Vorstellungsgespräch anrauschte, das war mittwochs um 18 Uhr, also auch schon mitten in der Woche relativ spät, da kam ich dort an und der Chef erzählte mir auch prompt, dass sie erst seit kurzem in diesen Räumlichkeiten wären. Allerdings hätten sie sich gar nicht so arg vergrößert, sondern wären einfach nur umgezogen. Das ist dann schon immer so ein bisschen seltsam. Da guckt man dann, glaube ich, einfach nur nach Optimierung der Räumlichkeiten. Und dieses Gespräch hatte tatsächlich noch so ein paar Tücken. Denn in der Regel kommt man ja rein und wird dann gebeten abzulegen und wird in ein Zimmer geführt, dann kommt die Frage, was man denn trinken möchte, also ein Wasser oder ein Kaffee, was natürlich um 18 Uhr jetzt ein bisschen spät wäre, dementsprechend wäre zumindest das Angebot eines Wassers sehr angemessen gewesen. Das kam allerdings nicht. Und dementsprechend war das dann durchaus schon so der erste Haken bei diesem Vorstellungsgespräch. Der zweite Haken folgte, als wir uns über das Gehalt unterhielten. Ich hatte meine Gehaltsvorstellung tatsächlich in meine Bewerbung reingeschrieben, denn die war auch gefragt in der Stellenausschreibung. Dementsprechend da dann immer schön reinschreiben, was man möchte, oder eine Floskel finden, die das schön umschreibt, die quasi branchenüblich sagt, aber spätestens im Vorstellungsgespräch muss man die Hosen runterlassen und eine Summe sagen, sonst geht es nicht. Also nannte ich meine Summe, die ich auch in meiner Bewerbung formuliert hatte. Und von ihm kam dann tatsächlich nur ein, ja wie, das muss ich ja erst mal erwirtschaften. Woraufhin man sich dann tatsächlich eben fragt, warum lädt dieser Mensch jemanden zu einem Vorstellungsgespräch ein, wenn er mit dieser Gehaltsvorstellung so überhaupt nicht leben kann? Also so gar nicht, weil das, was er mir dann tatsächlich bieten wollte, war weit, weit entfernt von dem. Ja, also ich fühlte mich da ja sowieso nicht wohl, also habe ich natürlich auch nicht mich auf ein niedrigeres Gehalt einlassen wollen. Das war ja dann schon so das Nächste. Und die Krönung war dann tatsächlich, als er mich nach meiner Arbeitsweise fragte, und zwar nach einer speziellen Arbeitsweise, nämlich, ich habe ja mal, wie manche wissen, journalistisch gearbeitet, und natürlich habe ich in dem Zuge auch journalistische Kontakte und Leute kennengelernt, die im Journalismus tätig sind. Und hier und da kennt man natürlich noch so den ein oder anderen Lokalredakteur oder eben auch Wirtschaftsredakteur. Und so, ja, hat man so sein kleines Adressbüchle dann trotz allem, wenn irgendwas ist, den man zumindest mal was schreiben kann. Und natürlich habe ich ja bei einem, durch einen Verband auch tatsächlich, durch einen Wirtschaftsverband, bei dem ich ja volontiert habe, natürlich auch so meine Kontakte in der Richtung. Da lernt man ja auch Leute kennen. Und seine Frage war dann natürlich auch, ob ich denn, wenn ich da anfangen würde, bereit wäre, meine Pressekontakte zu nutzen für die Firma. Sprich, das, was ich quasi in meinem privaten Adressbuch habe, einfach so zum Durchstechen von Artikeln benutzen würde. Zu sagen, ja, hier, wir haben hier einen total spannenden Artikel, wollt ihr den nicht irgendwie bringen? Das mag durchaus in manchen Branchen und in manchen Bereichen gang und gäbe sein, aber ich glaube, wenn ich mich in einem Laden nicht wohlfühle und schlecht bezahlt werde, dann würde ich das nicht direkt in den ersten paar Tagen machen wollen, weil, ja, die Probezeit ist so schnell nicht vorbei. Das heißt, das wäre wahrscheinlich so eine Durchheizgeschichte gewesen. Da hätte man quasi eingestellt, hätte dann die Pressekontakte nutzen wollen, um dann daraufhin möglichst schnell wieder loszuwerden innerhalb der Probezeit. Also das kann man durchaus machen, solche Kontakte nutzen. Und es ist durchaus möglicherweise Usus in manchen Bereichen, dass man natürlich so seine Pressekontakte mitbringt. Allerdings, das direkt im Vorstellungsgespräch gefragt zu werden, während man sich eigentlich nicht wohlfühlt und das Gehalt unter aller Sau ist, ich glaube, das ist nicht die beste Taktik. Ich habe von den Damen und Herren dann auch tatsächlich keine Absage erhalten. Ich habe dann irgendwann nach längerer Zeit mal irgendwann von meiner Seite aus abgesagt, mich bedankt für das freundliche Gespräch, und ja, da kam dann aber auch keine Antwort drauf, kein viel Glück an anderer Stelle und danke, dass Sie sich, ja, also das war tatsächlich, ab dann war Funkstille. Dementsprechend, ja, solche Sachen passieren bei Vorstellungsgesprächen. Wenn euch das so interessiert, was so alles bei Vorstellungsgesprächen sonst passiert, kann ich da gern mal wieder an anderer Stelle was erzählen drüber. Jo. In diesem Sinne. Tschüss.